das ist mein Land. Das ist mein Land, was ich so mag. Was ich so mag. Wo ich jetzt schon weiß, dass mich heute Abend wieder mal ein Linker jagt. Die Presse lügt, die Presse lügt. Schmeiß die Zeitung hin, schmeiß sie hin. Weil es wirklich schade wäre, denn viel Aufklärung von uns wäre somit dahin. Ihr Rechten seid Schweine, ihr Rechten seid Schweine. Schreit der Bulle mich an, oh, schreit er mich an. Und ich frag entsetzt zurück, warum er so hart gegen sein Land sein kann. Viele Politiker, viele Politiker. Und auch schon Porno immer dabei, immer dabei. Die waren eigentlich schon immer gegen rechts. Und auch Herr Stolpe spricht jetzt endlich mal offen und frei. Es ist die Jugend, es ist die Jugend, die sich im Kampf verrennt, die sich im Kampf verrennt. Doch Herr Stolpe, ich bin 32 und ich habe den Zahn der Zeit auch nicht verpennt. Ich kann noch sehen, ich kann noch sehen, was hier passiert, was hier passiert. Und manchmal glaube ich wirklich, dass das keiner von euch so richtig kapiert. Und ihr zerschlagt uns nicht, ihr zerschlagt uns nicht. Das geb ich bekannt, das geb ich bekannt. Also haltet zusammen und lasst euch nicht pressen zurück an die Wand. Ich bleib dabei, ich bleib dabei, solange es geht, solange es geht. Also reiht euch mit ein, denn das ist genau unser Weg. Das ist mein Land, das ist mein Land, was ich so mag, was ich so mag. Wo ich Mittag schon weiß, dass die Zeit mal kommen wird, dass man was Linkes jagt. Das ist mein Land, das ist mein Land, was ich so mag, was ich so mag. Wo ich Mittag schon weiß, dass die Zeit mal kommen wird, dass man auch was Linkes jagt.